Telekom Fernsprecher Weisestraße 23, Ecke Kienitzer Straße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Prospekt eines Möbelhauses, das hier auf dem Bürgersteig liegt. Es ist von der Firma Möbel Oase, wo es auf 300 Produkte jetzt 30% Rabatt gibt. Ja, und zur Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung gehört hier eine Zweigstelle des Al-Hule e.V.s. Der hier auch ist anscheinend ein Wohltätigkeitsverein, ein arabischer oder irakischer Wohltätigkeitsverein. Hier sind zahlreiche Hinweisschilder in deutscher und arabischer Sprache ausgestellt. Hier kann man an Nachhilfekursen teilnehmen in Englisch, Physik, Mathematik, Chemie und Deutsch. Man kann hier PC-Kurse für Anfänger absolvieren in Windows, Internet, E-Mail, MS Word. Es gibt hier eine Kinderschutz-Hotline und eine Einladung zum Fußballturnier in der Aktionswoche Jugend und Alkohol, alles klar bei dir, vom 29.10. bis 3.11.2007 in Neukölln. Dann ist hier mehrmals ein Hinweisschild mit der Aufschrift Miteinander leben zu erkennen. Dann einige Hinweisschilder in ausschließlich arabischer Sprache und ein Hinweisschild zum 3. Berliner Integrationstag Jugendliche aktiv gegen Rassismus Berlin gemeinsam gestalten am 16. November 2006 in der Werkstatt der Kultur. Ja, ansonsten hier außer dem üblichen Kleinmüll keine besonderen Vorkommnisse. Aber